All das ist ein weiterer deutlicher Beleg, dass wir uns im Zeitalter des Anthropozäns befinden. Allerdings sind die schädlichen Wirkungen von Plastik wegen der plakativen Bilder und guter Informationskampagnen von Initiativen wie der Plastic Ocean Foundation mit ihrer sehr engagierten Mitbegründerin Joanne Ruxton auch gut dokumentiert und inzwischen einer größeren Öffentlichkeit durchaus bewusst. Obwohl das Problem noch längst nicht gelöst ist, die Plastikberge weiter wachsen, gibt es doch mittlerweile in allen Weltgegenden Maßnahmen dagegen. Seit Mitte 2021 sind in der EU viele Einwegplastikprodukte wie Trinkhalme, Rührstäbchen, To-Go-Becher und manches mehr verboten. Ruanda hat die Plastiktüte schon im Jahr 2007 gleich ganz untersagt und gehört in Hinsicht auf dieses Problem nun zu den saubersten Ländern überhaupt. Weltweit haben mindestens 77 Länder in irgendeiner Form den Gebrauch von Plastikprodukten limitiert oder verboten. Und im Frühjahr 2022 wurde bei den Vereinten Nationen die Voraussetzung für ein internationales und rechtlich bindendes Abkommen zur Reduktion von Meeresmüll bis 2024 ausgehandelt. Das entsprechende Verhandlungsmandat dazu haben die Delegierten bei einer Umweltkonferenz in Nairobi erteilt. Damit ist eine Konvention längst nicht in Kraft, noch nicht einmal ausgehandelt. Bis es soweit ist, werden sicher viele weitere Plastikteile in die Flüsse und Meere gespült. Aber ein wichtiger erster Schritt ist gemacht. Vielleicht wegen der großen Medienpräsenz und weil Plastik wirklich überall sicht- und spürbar ist, hat das Thema im Verhältnis zu anderen Umweltherausforderungen eine deutlich größere Bedeutung in den Köpfen der Menschen erlangt, als es, mindestens mit Bezug zur Artenvielfalt, der Realität entspricht. Unter den Ursachen für den Rückgang von Biodiversität jedenfalls kommt es erst auf Rang 4 und innerhalb der Kategorie Umweltverschmutzung spielen andere Faktoren eine noch größere Rolle. Weitaus bedeutsamer als Grund für den Artenschwund sind vor allem die veränderte Landnutzung, die Ausbeutung von Arten und der Klimawandel. Nach der Umweltverschmutzung folgt auf Rang 5 die Ausbreitung invasiver Arten. Zusammen nennt man sie die Big Five, weil sie für den überwiegenden Teil des Verlusts an Artenvielfalt verantwortlich sind.